Du willst in Deutschland sterben, denn du weißt, um was es geht. Und du weißt, wie es um Deutschland steht. Was Deutschland ist dein Vaterland, Deutschland, Heimatland. Was Deutschland ist dein Vaterland, Deutschland, Heimatland. Wir kennen keine Reue und schwören dir aufs Neue. Wir kennen keine Reue und schwören dir aufs Neue. Unserem Land verjagen. Wir können dieses Pakt nicht mehr ertragen. Die Politik in Deutschland kann keiner verstehen. Drum müssen die Politiker auch gehen. Denn dann kann Deutschland wieder leben. Wir werden mit erhobenen Haupt weitergehen. Marschieren wir in die neue Zeit. Zum Kampf sind wir immer bereit. Skinheads haben Kraft und Treue. Skinheads, Kraft und Treue. Sie zogen gemeinsam in die Schlacht. Gekämpft wurde Tag und Nacht. Denn es ging nun mal ums Vaterland und dies war unser Deutschland. Sie waren die besten Kämpfer der Welt und jeder von ihnen war ein Held. Sie waren einfach so gut und noch heute ziehen wir vor ihnen den Hut. Deutsche Soldaten wird man nicht vergessen. Deutsche Soldaten wird man immer vermissen. Sie werden ewig in uns sein. Deutsche Soldaten werden mit uns schreien. Deutsche Soldaten wird man immer vermissen. Deutsche Soldaten wird man nicht vergessen. Werden immer in uns sein. Deutsche Soldaten werden mit uns schreien. In unserem Land reicht Herz schon sich täglich die Hand. Die Politiker reißen sie als Befreier an. Doch in Wirklichkeit lügen sie uns an. Das deutsche Volk hat sich betrügen lassen. Wann werdet ihr aus euren Traum erwachen? Das deutsche Volk hat sich betrügen lassen. Wann werdet ihr das endlich einmal raffen? Befreier wollt sie sein, uns Geschenke mitgebracht. Prostituierte drohen uns welche Pracht. Befreier wollen sie sein, haben uns Geschenke mitgebracht. Prostituierte drohen uns welche Pracht. Das deutsche Volk hat sich betrügen lassen. Wann werdet ihr das endlich einmal raffen? Das deutsche Volk hat sich betrügen lassen. Wann werdet ihr das endlich einmal raffen? Sie sind deine Freunde, sind beim Saufen immer dabei. Doch kriegst du auf die Fresse, bist du plötzlich auch allein. Skinhead-Kameradschaft ist das Größte, was es gibt. Doch die meisten von euch interessiert das nicht. Nichts gegen Nachwuchs, doch wir müssen sie sortieren, Verräter raus. Kämpfer verehren, Verräter raus. Kämpfer verehren. Märkische Heide, märkischer Sand, Inmitten des Märkers Freude sind sein Heimatland. Sind des Märkers Freude sind sein Heimatland. Steige hoch, steige hoch, du rote Adler, hoch über Sumpf und Sand, Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder. Heil dir, mein Brandenburger Land! In der Zelle hat man dich fertig gemacht und man hat über dich gelacht. Sie haben dich geschlagen und getreten, du konntest nur noch um dein Leben beten. Doch bevor man dich retten konnte, war es zu spät und du gingst deinen eigenen Weg. Deinen eigenen Weg. Thorsten Koch, einer von uns. Thorsten Koch, wir sehen dich wieder. Thorsten Koch, einer von uns, spätestens sehen wir uns in Valhalla wieder. Thorsten Koch. Thorsten Koch. Thorsten Koch!